Das Trio Dranche spielt zum Auftakt das Stück Pas de Trois von Richard Heller. Heike Steinbrecher Oboe, Harald Harrer Klarinette und Carsten Nagel Fagott. Thank you. Thank you. Pas de Trois, Opus 53 von Richard Heller, zum Auftakt des Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war eine Aufnahme von 2014 mit dem Trio Danche. Goethes Gedicht Sehnsucht war Inspiration für die folgende Komposition von Dorothea Hoffmann. Unter demselben Titel. Hier eine Aufnahme von 2020 mit Christian Felix Benning Vibraphon und dem Ensemble Octopus für Musik der Moderne, Leitung Konstantin Gursi. Thank you. Sehnsucht für Streicher und Vibraphon von Dorothea Hofmann. Mit Christian Felix Benning und dem Ensemble Octopus für Musik der Moderne unter Leitung von Constantia Corsi. Heinz Winbeck steht bei uns jetzt hier im Concerto Bavarese auf dem Programm. Sein Streichquartett Nummer 3, das sogenannte Jagdquartett, in einer Einspielung mit dem Leopold-Mozart-Quartett. Thank you. Thank you. Das Jagdquartett von Heinz Winbeck in einer Einspielung von 2021 mit dem Leopold-Mozart-Quartett. Dazi Salmina Fritzen und Siva Ziglinetschki Violine, Christian Döring Viola, Johannes Gutfleisch Violoncello. Weiter geht es bei uns im Concerto Bavarese mit Laut- und Klanggedichten von und mit Salome Kammer. Elomen, Elomen, le fita lominai, vol minus gaio, baum balabunga, azucam glastula, fairofim, flinzi. Eluminuscula plu plubas, rallalalaio. Endre min saxa sa flumen flobollala, felobasch fagliada follidi flumbasch. Zero badadrada, gragluda gligloda glodasch, Gluglamen, Gloglada, Gleroda, Glandridi. Elomen, Elomen, Lefita luminae, Volminus Caio. Baum balabunga, Azucam glasta, La fairofim blisti. Eluminuscula pluplus, Ralla battaglio. Katzen und Pfauen. Baubo, Sbugi, Ninga, Gloffa. Schimi, Fafa! Sbugi, Fafa! Olufa, Fafamo! Paufa, Aya, Fini! Sergi, Ninga, Banya! Sbugi! Aya! Aya, Goya, Birim! Ma! Ma! Piaupa, miau, ma. Papapa! Wango, Sbugi! Ninja! Gloffalo! Totenklage. Ambula. Take. Bitli soluncola, tabla, tocta, tocta, tacabla, tacatac, babula, balam, tactru, vo, biba, bimbel, o kla, o auv, kla, o auv, la, aum, o kla, o, la, o aum. Klinga, o, e, auva. Ome, o, auva. Klinga, inga, au, auva. Ombadi, omuf, pomo, auva. Tru. Tro u o a o mo auva gomum gomma zangaga gago blagaga zagago luki ba o auma zaga zago zaga la blama Бжиги, бжига, бжиги, бжиги, бжига, бжига, о кога, кога, о кога, а о аума. Гаджи бери бимба. Gaggi beri bimba, glandridi laula loni cadori. Gaggi amma gramma berida bimba, la glandriga la sassa, laulita lomini. Gaggi beri bin blasa glasa, laula la lonini cador su sassa la bim. Gaggi amma tufmi tinta la bin manglik la vovoli mai bin beri ban. O catalominai rino cerroso la hopsa men laulita lomini. Gaggia marino cerroso la hopsa men blucuterrulla la blaulala lo. Tim tim urulala, tim tim urulala, tim tim tanti pa tim tala tam. Elefantolin brusala, bulomen brusula, bulomen tram tata. Velo da bang bang, affallo purcha mai lengado to. Gajama bimba lo glandridi glasa la cinta ta pimpa lo e creke. Viola laxato, viola zimbra bim, viola uli palugi malo. Tufni zimbra bim, negra mai bumbalo, negra mai bumbalo, tufn i zim. Gajama bimba lo oberi gajama, gagadi gajama affollo pinks. Gaga di bumbalo, bumbalo gajamen. Gaga di bling blong. Gaga blong. Karawane. Karawane! Jolifantu bambla o fali bambla. Grossiga. Fa habla horem. Egiga goramen. Hoi kobloso rula la huyu. Holaka, holala. Alugubung, blagobung, blagobung. Busufataka, Ashampo, vula busu ulapo. Hey, tata korem. Ishikatun buta. Vulu busubutu uluf subutu. Tumba, baumf. Kusa gauma. Aba umf! Seepferdchen und Flugfische. Tresli, Besli, Nebogin, Laila. Frisch! Kata. Balubasch! Zack, Hiti, Zop. Zack, Hiti, Zop. Iti, Betzli. Betzli? Brrsch, kata. Balubasch. Fasch, kitty. Bim. Ziti. Kitty labi. Bilabi, bilabi. Zikoto. Di, zakobam. Fisch, kitty, pisch. Bumalu, bumalu, bumalu, bambo. Ziti. Kitty labi. Zack, hitti. Zop. Kresli. Besli. Nebogin. Grü, grü. Blau lola, viola bimini, pish. Viola bimini, bimini bimini. Fush, kata. Balubash. Zick, hiti, zop. Laut- und Klanggedichte nach Texten von Hugo Ball. Salome Kammer war das in einer Aufnahme von 2002. Cassia, Cassiopeia ist der Titel der folgenden Komposition von Eva Sindichakis. Peter Hirsch leitet das MGNM Festival Ensemble. Thank you. Cassia, Cassiopeia von Eva Sintichakis mit dem Festivalensemble der Münchner Gesellschaft für Neue Musik unter Leitung von Peter Hirsch. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2016. Paul Engel ist unser nächster Komponist. Wir hören sein Klaviertrio Nummer 5, Calliope's Descent from Olympus. Christos Kanettis an der Violine, Reinhard Latzko am Violoncello und Alfons Kontarski am Klavier. Thank you. Der Geiger Christos Canettis, der Cellist Reinhard Latzko und der Pianist Alfons Kontarski mit dem Klaviertrio Calliope's Descent from Olympus von Paul Engel. Die Sopranistin Gudrun Elpert-Rech singt jetzt noch Six Little Mice and Other Tales von Max Beckschäfer. Begleitet wird sie von Ina Göring an der Flöte und Sonja Harlinghausen am Klavier. Thank you. and ginger, cinnamon and cloves. That's what gave me this jolly red Six Little Mice and Other Tales von Max Beck-Schäfer. Mit Gudrun Elpert-Rech, Sopran, Ina Göring, Flöte und Sonja Harlinghausen, Klavier. Eine Aufnahme von 2006 aus der Versicherungskammer Bayern in München.